1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, von denen einige Tracks auf die eine oder andere Art sicherlich verknüpft sein werden mit dem Festival CO Pop, das jetzt in diesen Stunden langsam in Köln sich dem Ende nähert mit einigen Partys für Nimmersatte, Nimmermüde mit einer ganzen Reihe von großartigen Shows. Und wenn ich das sage, dann denke ich zum Beispiel an einen Mann, der es mir mit seiner Live-Performance ganz besonders angetan hat. Überragend im Studio 672 im Rahmen des 5-tägigen CO Pop Festivals. Der Mann, mit dem ich hier beginnen möchte, Hudson Mohawk. We'll be right back. Yes. Gut abgebremst. Wir sind ja bei 1 Live 4. Der gerade gehörte Titel kommt aus Kalifornien von Eskimo aus seiner neuen 12er We Got More. Der Titel ist mit zahlreichen Remixen versehen, unter anderem diesem sehr schönen bouncigen von Sluggabit. We Got More im Sluggabit Remix. Und davor habe ich Hudson Mohawk aus seinem 2009 erschienenen Album Butter mit Musik gespielt, Butter also, und genau das trifft eigentlich seinen Auftritt innerhalb der CO Pop im Studio 672 vor ausverkauftem Haus ziemlich gut. Glasklare, gut thematisierte Synthesizer-Ornamente, wenn man so will, und Beats, die aus dem Publikum eine begeistert mitgehende Crowd machten, nicht ganz so verdreht und verdriftet, wie wer sich mit Hudson Mohawk etwas eingehender beschäftigt hat. Die oder derjenige wissen wird, dass einige Tracks, oh, da muss man schon verdammt hart schlucken manchmal. Mohawk, Eskimo, hier ist John Phonics. 100% publishing, you know me, confident with the flow. Hello, release me, push out the grime thing. Believe me, push out the right thing. The pop stars, you ain't surviving. We'll all see, I am the grime king. No bar fillers on the rhythm when I'm writing. I've got a lot of fans who will listen and recite it. When a new wave set up on a bigger platform, my name will remain. I like it. The music does all the talking. The bullshit does all the walking. The stalker does all the stalking. The monster does all the haunting. I drop my chips, then I got another portion. Feels wrong like a woman having an abortion. Nick for the weed, but they're giving me a caution. And they ain't living anywhere, I'm an orphan. Nobody can't destroy the melody. No. The weak won't replace my legacy. No. Strong will, they want to better me. The game can't turn a good friend into an enemy. Don't get ahead of yourself, you're not ahead of me. You are not my chum, nor pedigree. But you got into my part quite cleverly. A hater doesn't determine my work rate, now I'm returning. The favor, cause it's the first thing. Repay fans, they all deserve it. Must get a little vibe tripping on the bourbon. I follow good opinions when I'm learning. People saying I'm a winner and I heard them. KWs get pumped like Sherman. Contracts ready, I'm reading. I want A, forget the B. meeting day, smell the money but my whole hood tweaking. No lie, I'm getting money when I'm sleeping. Focus on the mix down and the tweaking. Don't get in my way when I'm tweeting. I bust mic director. I get hype, the hype collector. The iPad is like an extra. Okay, buy the white protector. Don't wanna see a wrong scratch on the sector. Who wants rhythm on, I'm the selector. They'll say, baby, it's hard to forget ya. I've been yours since the day I met ya. Hier. Anfang Juli erscheint das neue Album eines der britischen Vorzeigerappers schlechthin, Wiley, 100% Publishing. Dass er einmal mehr gut im Sattel sitzt, verdeutlicht diese Nummer hier. Bum Bum Dana. Davor haben wir gehört Joe Syntex, ein Mann, den ich schon in der letzten Woche gespielt habe, mit einem Track aus seiner neuen 12er Signal Drop. Eben in der sogenannten Halftime, aber tatsächlich mit hohen 170 Beats pro Minute, also schon Drum and Bass, der Titeltrack, nämlich Signal Drop. Hier habe ich Musik aus einem unheimlich fetten Dubstep-Sampler, der heißt Onslaught und kommt mit einer ganzen Reihe Titel, die böse, ravige Zähne zeigen. Das gilt auch für diesen Track hier von Number 9, Six Nebulous heißt er, auch wenn er etwas atmosphärisch losgeht. 1Live4, Dubstep Onslaught, ein 3-CD-Sampler, 2 CDs voll mit Original Tracks, die dritte dann im Mix von Genetics mit Beiträgen unter anderem von Chrome Star oder auch Bar 9. Wir schauen ganz kurz auf die Straße. 1Live4. Es kann gelegentlich gerade bei sogenannten Samplern oder Compilations passieren, dass ich die schon mal ein bisschen früher in die Hand bekomme, früher als sie dann tatsächlich veröffentlicht werden. Dann sind da so 1-2 Tracks drauf und die begeistern mich und dann spiele ich das Zeug Wochen vor dem Release. Und wenn es dann soweit ist, habe ich die beiden Nummern so ausgiebig gespielt, dass ich sie kaum noch einsetze und der Rest des Materials gefällt mir nicht. Ein fürchterliches Dilemma, mit dem ich allerdings, wie ich zugeben muss, hier eher selten lebe. Und bei dem Sampler, zu dem ich jetzt komme, ist das Gottlob absolut nicht notwendig. Der ist wirklich klasse. Brownswood Electric, 2. Folge. Das Ganze geht zurück auf das Brownswood Label, welches der englische DJ Giles Peterson führt. Und ich habe mir hier mal einen sehr schön fein ziselierten Track rausgesucht von Anenon. Der heißt Shifts aus dieser Compilation eben. Die wir im Übrigen natürlich nicht zum ersten Mal hören. We'll be right back. Brownswood Electric Volume 2 jetzt dann erschienen. Eine 14-Track-Compilation mit großartigen Skulpturen, wie wir sie hier gerade gehört haben. Alles kreist so ein bisschen um Bass, Post, Dubstep, UK, Funky. Und hier im Hintergrund, während ich das sage, rollt unser Mann George Fitzgerald an mit dem Titeltrack seiner Silhouette EP. Oh, 1-4, Ladies and Gentlemen, ich komme immer noch nicht von diesem Two-Step weg. Und sei es das, damit wende ich mich dem Track hierzu, ich auf einen ganz jungen Kerl aus Bristol, von dem die meisten unter uns sicherlich noch nie gehört haben, zumindest geht es mir so, Arkist, nämlich zurückgreife mit dem Titeltrack seiner neuen EP, Rendezvous heißt die. Wir sind hier bei 1Live4. Hier mache ich mal einen kleinen Break, nachdem wir eine Form von Two-Step in einer sehr minimalen, lieblichen Version gehört haben. Und die kommt aus Österreich von einem Artist namens M-Step. Dieser Mann macht bereits seit 1995 Musik und ist jetzt auf einem Label gelandet, aus Österreich eben, das ich zuletzt mit einer Compilation hier schon sehr, sehr gerne vorgestellt und vorgespielt habe. Phlox heißt dieses Label, wer sich dafür interessiert, die machen fantastische Tracks, das schreibt sich Phlox und M-Step hier mit einer EP Patterns in a Dubmatic Field Volume 2. Ich komme mal in aller Kürze hier an dieser Stelle auf die CO Pop zu sprechen. Ein Musikfestival, das zum insgesamt 8. Mal in Köln ausgetragen wurde und sich durch alle nur denkbaren Eingeführten. Seht ihr, manchmal suche ich zu später Stunde hier das Wort und will es nicht finden. Durch eingeführte Clubs, aber ebenso auch ungewöhnliche Orte zog. Geplant war zum Beispiel die Dachterrasse des Museums Ludwig, die aus witterungsbedingten Gründen dann doch nicht betreten werden konnte. Stattdessen dann aber im Museum. Es gab Musik in Boutiquen überall. Und 35.000 Besucher zählt die CO Pop. Das ist ein neuer Rekord. Daneben gibt es die CNB, eine Creativity and Business Convention. Die fand im Kölner Staatenhaus statt, tagsüber. Dort konnten sich alle nur denkbaren Leute aus dem sogenannten Kreativ, natürlich auch dem Musikgeschäft, denn auch das hat ja durchaus kreative Züge, treffen. Miteinander diskutieren, Smalltalks halten, es gab Diskussionsveranstaltungen und viele kleine Gespräche so zwischen den zahlreichen Türen, die das Staatenhaus hat, und den entsprechenden Angeln. Bei der Gelegenheit erfuhr ich von einem neuen Album der Amerikanerin Marissa Nadler, das sie auf ungewöhnliche Art und Weise produziert hat, nämlich dadurch, dass sie auf Facebook ihre Fans aufgefordert oder gebeten hat, bei der Finanzierung des Albums zu helfen. Und ich traf einen weiblichen Fan von Marissa Nadler, der das mit 30 Euro dann auch getan hatte, um dann von ihr auch ganz persönlich das Album, als es dann fertig war, zugeschickt zu bekommen. Seht ihr, ich habe diese Aktion versäumt und deshalb habe ich dieses Album nur als sogenannte gebrannte CD ohne Tracklisting ohne Cover, ohne wirklich alles. Ich habe nur die Musik. Aber die begeistert mich ja nun schon seit Jahren so bei Marissa Nadler und ihren verwehten, traumhaften Liedern, dass ich hier einfach mal zu Track 10 greife. Marissa Nadler. In a magazine, I saw you breaking down. I saw you breaking down. And I recognized your face. You look like someone that I used to know. My hands are tied and the rain falls. My hands are tied and the rain falls. You look like someone that I used to know. You look like someone. Live. Infos. Mit Simone von der Forst um 23 Uhr. Deutsche Fußballfrauen gewinnen WM-Auftakt in Berlin. Essener Konzern muss wegen Bestechung Millionenstrafe zahlen. Und das Wetter wird morgen hochsommerlich heiß. Die deutschen Fußballfrauen sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet. In Berlin schlugen sie Kanada mit 2:1. Zum Ende der ersten Halbzeit führte Deutschland schon 2:0. In der 82. Minute folgte aber ein Ausgleichstreffer Kanadas. Torschützin Celia Okoyina-Dambabi ist deshalb nicht ganz zufrieden. Es war auch klar, dass wir das Spiel ja nicht ganz so spannend gestalten wollten von unserer Seite aus. Haben das Spiel phasenweise aus der Hand gegeben, haben aber 2:0 geführt. Und es ist klar, dass man gegen so eine Mannschaft wie Kanada sich nicht auf dem 2:0 ausruhen kann dann. Das Auftaktspiel im Berliner Olympiastadion war ausverkauft. Mit 75.000 Zuschauern ist das ein Frauenfußballrekord. Die Essener Handelsgesellschaft Ferrostal soll 177 Millionen Euro Strafe für eine Schmiergeldaffäre zahlen. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung berichten übereinstimmend, dass das Landgericht München, die Staatsanwaltschaft und die Firma vergangene Woche einen Deal ausgehandelt haben. Dabei gehe es um Bestechung beim Verkauf von U-Booten nach Griechenland und Portugal. Der geplante neue Tiefbahnhof in Stuttgart hat den sogenannten Stresstest nach Ansicht der Bahn wohl bestanden. Die Nachrichtenagentur dpa will aus dem Umfeld der Bahn erfahren haben, dass durch Stuttgart 21 fast ein Drittel mehr Züge durch den Bahnhof fahren können, ohne neue Gleise. Aus Stuttgart berichtet Reinhard Nürnberg. Die baden-württembergische grün-rote Landesregierung wirft der Bahn dagegen eine unzureichende Informationspolitik vor, weil Informationen zum Stresstest vorab bekannt geworden seien. Dies seien einseitige Äußerungen der Bahn, mit denen versucht werde, Einfluss auf die Öffentlichkeit zu nehmen. Der Landesregierung lägen keine Informationen zum Stresstest vor, deshalb gäbe es auch keine Stellungnahme. Das Ergebnis des Stresstestes muss auf jeden Fall noch von dem Schweizer Gutachterunternehmen SMA geprüft werden. Die Bewohner von Helgoland haben sich dagegen entschieden, ihre Nordseeinsel zu vergrößern. In einem Bürgerentscheid stimmte eine Mehrheit der rund 1000 Wahlberechtigten dagegen, zwischen der Hauptinsel und der vorgelagerten Badedüne Land aufzuschütten. Der Bürgermeister Helgolands hatte das vorgeschlagen, um den Tourismus auf der Insel anzukurbeln. Naturschützer kritisierten das Projekt in der Nordsee. 1 Live. Sektorwetter. Nach einer klaren, milden Nacht kommt gleich morgen früh die Sonne raus. Ein paar dünne Schleierwolken können auch nichts daran ändern, dass es heiß wird. In Plettenberg bis 29 Grad, in St. Augustin 30 Grad Spitze und in Bottrop bis zu 31 Grad. Am Dienstag gibt es dann erstmal noch viel Sonne. Mit bis zu 36 Grad wird es noch eine Spur heißer, bevor es am Abend erste Gewitter geben kann. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund, zwischen Wunstorf, Kohlenfeld und Launau. Baustelle, 6 Kilometer stockender Verkehr. Eins live. Vier. Kurzer Rückgriff nochmal. Wir hörten eben Musik von Marissa Nadler, danach einen Titel aus dem neuen Album der dreiköpfigen New Yorker Band The Endless. Dieses Album heißt Burst Apart. Zur Künstlerin, die ich jetzt spielen möchte, habe ich heute Nachmittag nur sehr, sehr dürre Informationen ergattern können, denn dann stürzte mein Rechner auf eine Art ab, wie es mir wirklich noch nie passiert ist. Ich war regelrecht paralysiert. Ein Wurm hat mich heute angegriffen und jetzt kann ich drüber lachen, aber wehe, wenn ich nach Hause fahre. Ich weiß noch gar nicht, was ich gegen meine Depression machen soll und was ich überhaupt tun soll. Das werden wir dann mal morgen sehen, wenn das Wetter wieder richtig schön ist. Dann kann ich mich um so einen Scheiß kümmern. Super. Also, Mathilda heißt sie. Ich glaube, sie kommt aus Berlin. Produzentin, DJ womöglich, ebenso wie Steffi. Den Bogen möchte ich dann doch geschlagen haben. Diese Steffi, die ein wunderschönes Album vor einiger Zeit auf Kompakt veröffentlicht hat, aus Berlin kommt. Die war nämlich zu Gast auf der CO Pop. Ein wunderschönes Set hat sie gespielt im neu eröffneten Gewölbe. Irgendwie muss das eine Nacht gewesen sein, wo ich in Topform gewesen bin. Zumindest ist es so verdammt spät geworden. Aber das lag eben auch an ihr, an Steffi. Von der wir freilich jetzt keine Musik hören, sondern von Mathilda aus Berlin. Ihre 12er heißt Protea. Und klingt so. Thank you. 1Live4, Mathilda eben mit Protea, übrigens unter anderem im Remix von Deadbeat. Den werden wir im Laufe der Nacht noch hören. Schau mal gerade raus, ist zwar schon dunkel, aber ich möchte es noch etwas dunkler haben, wenn wir Deadbeat hören. Ich sage das deshalb, weil das hier der Dead Boy ist, den wir im Hintergrund hören, der einen ganzen Sack voller wirklich richtig guter UK-Funky, zumindest beeinflusster Tracks in der jüngeren Vergangenheit fabriziert hat. Wish You Were Here ist seine neue 12er, aus der wir hier den Titel Here For You gehört haben. Die LV-Crew mit einem Titel aus ihrem Roots-Album. Oh. 1Live4. Das Kollektiv Turmstraße hat im letzten Jahr ein wunderschönes Album veröffentlicht mit großartigen Sounds, Soundschleiern, Rebellion der Träumer. Aus diesem Album werden jetzt Titel als Remixe ausgekoppelt. Heimat haben wir gerade gehört in einem Track, der immer wieder das Steuer so ganz leicht herumreißt. Robak Wrumme hat diesen Remix besorgt. Echte Überraschung, diese Band kommt aus Japan, steht üblicherweise für einen ganz anderen Sound als den, welchen wir hier jetzt hören werden. Boris, Attention Please, das Album. kurz nach 11:30 A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Nenndorf und Rehren an einer Baustelle immer noch 5 Kilometer stockender Verkehr. 1 Live 4. Minimales Sendeloch. Selbst wenn es so klein ist, ich mag es eigentlich nicht, aber ich wollte die japanische Band Boris hier wirklich bis zur allerletzten Zehntelsekunde gespielt haben. Übrigens mit dem Titeltrack ihres Albums Attention Please. Ein Trio um die Sängerin, Gitarristin und Keyboarderin Wata, die diesem gerade gehörten Track so etwas Ätherisches durch ihre Stimme verleiht. Ein sehr tanzbarer, leicht hippiesk geratener Track. Das lässt sich über einige Titel dieses Albums sagen und Boris gehen damit so ein wenig weg von ihrem ansonsten sehr schon mal brachial, dronig daherkommenden Psychedelic Sound. Dieses Album hat mich wirklich überrascht und ich finde es ganz wunderbar. Boris, Trio aus Japan, Attention Please, das Album. Auf der CO Pop habe ich ein besonderes Augenmerk einer Band namens WooLife gewidmet. Dieses WooLife, W-U-L-Y-F, steht für den Slogan World Unite Lucifer Youth Foundation, das Album der Band aus Manchester, die während des Auftritts steif und fest behauptete, sie käme aus Schottland, heißt Go Tell Fire to the Mountain. Ich traf einige Mitarbeiter eines Fernsehteams, die vor dem Auftritt ein Interview mit WooLife gemacht hatten und so ein bisschen schulterzuckend mir sagten, die Gruppe würde eigentlich kategorisch nichts sagen. Das wäre so ein wenig ihre Politik. Gleichwohl ist dieses Album wirklich eins der ungewöhnlichsten, das mir in den letzten Wochen so in die Hände gefallen ist. Der Sänger schautet und ächzt und stöhnt im Grunde wie ein Hardcore-Sänger. Und am Ende erinnert er mich an den großartigen Frankie Stubbs von der Sunderland-Band Leatherface. Im Grunde hat seine Stimme mit Teilen der Musik, so glaubt man, nichts zu tun. Aber gerade das ist der Reiz, dieser Kontrast, den ich so toll finde. Denn manchmal driftet die Bands in regelrecht Afrobeat-inspirierte Passagen innerhalb ihrer Musik. Ansonsten dominieren auch schon mal noisige Passagen. Der Schlagzeuger treibt die Stücke nicht regelrecht an, sondern er zirkuliert mit seinem Spiel. Wir werden das vielleicht auch gleich hier in dem Song hören. Und heraus kommt eine, wie ich finde, sehr spannende Melange. Hier sind WooLife mit einem Titel aus dem Album Go Tell Fire to the Mountain. Wir sind hier bei 1Live4, dieses Album Canvas. Es stammt von der Wahlberlinerin Barbara Penta. ist selbstbetitelt, wurde von Matthew Herbert produziert und ich mag diese raschelnde Kleinteiligkeit, diese frei aufgehängten Songs. Jetzt, wo ich den gerade gehörten Titel hier zum x-ten Mal höre, über Top- oder Unter-Top-Bedingungen natürlich was anderes sollten wir alle auffinden hier bei 1 Live, also Top-Bedingungen. Da schießt mir doch glatt die Niederländerin Solex durch den Kopf, die ich natürlich jetzt mit ihrer Musik zu Hause gelassen habe. Könnte ich mich jetzt mal kurz ein paar Kilometer woanders hin beamen, dann würde ich ganz schnell das getan haben, während der Track lief. Aber soweit sind wir hier noch nicht mit der Menschheitsgeschichte. Deshalb habe ich es aber dann trotzdem mal erwähnt. Und komme noch mal ganz kurz zur CO Pop zurück und zu einer Veranstaltung, die ich zu Beginn der Sendung hier heute erwähnt habe. Einer Veranstaltung um Hudson Mohawk herum, sage ich jetzt einfach mal. Die fand am Donnerstagabend im Rahmen der CO Pop im Studio 672 statt. Ich besuche den Laden eigentlich ganz gerne. Ich mag so schummrige Bars, so unter der Erde. Und meistens ist er nicht ganz so voll bei Konzerten, wie er an jenem Donnerstag ab 23 Uhr dann plötzlich doch wurde. Am Ende war das Ding ausverkauft. Und es ging los mit einem englischen DJ, der so discoide Nummern spielte. Dann kam James Pants, ein Mann, den ich hier wirklich mit großen Lobeshymnen so für mich mal bedacht habe, als vor einigen Monaten sein Album erschien, ein wahrer Teufelsritt durch verschiedene Genres, wo James Pants auch vor so hartgesottenen Fuzzy Garage Rock Geschichten und Tracks nicht Halt macht. Entsprechend gebärdete sich sein Live-Set, Laptop, Plattenspieler, soweit ich das in der ausverkauften Menge oder aus der Menge heraus erkennen konnte. Dazu ein, wenn auch sehr rudimentäres Drum, Becken und Trommeln, das er malträtierte. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Der Mann hat uns schwindelig gespielt mit Samples, mit Passagen aus Iggy Pop, Serge Gainsbourg, Jimi Hendrix, dann wieder bouncige Hip-Hop-Beats. Das war schon, da musste man schon Stehvermögen haben. Aber die Resonanz war überragend. James Pants. Ich möchte mal was aus seinem aktuellen selbstbetitelten Album spielen. Und wenn ich das hier richtig erkenne, kommen wir dann zu dem Werk soeben erschienen des amerikanischen Duos Yacht. water. Calling, calling from a long time gone, I know. Oh, my heart, it was in trouble. But it will be changed. I won't feel it anymore. When I get back, when I get back, I don't feel the same. I don't feel the same. I don't feel it anymore. When I get back, when I get back, I don't feel the same. I don't feel the same. I don't feel it anymore. So no more howling at the weather. Mit Simone von der Forst um 24 Uhr. Deutsche Fußballfrauen gewinnen Auftaktspiel der WM. Tausende bilden Menschenkette um AKW im Elsass. Und das Wetter bringt Sommerhitze bei bis zu 34 Grad. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der Frauenweltmeisterschaft gewonnen. In Berlin schlugen sie Kanada 2-1. Die Tore für Deutschland schossen Kerstin Garefrikes und Celia Okuyinu-Dambabi in der ersten Hälfte. Für Trainerin Silvia Knight kam mit dem Anschlusstreffer der Kanadierinnen in der 82. Minute aber nochmal das Zittern. Dann wird es eben nochmal gefährlich, wenn kurz vor Schluss das 2-1 fällt. Und die Kanadierinnen waren so gefährlich, wie wir gedacht haben. Und letztendlich bin ich sehr, sehr froh mit dem Ergebnis. Nächste Gegner der deutschen Fußballfrauen sind am 30. Juni Nigeria und am 5. Juli Frankreich. Frankreich hatte Nigeria am Nachmittag 1-0 besiegt. Der Internationale Strafgerichtshof entscheidet im Laufe des Tages über einen Haftbefehl gegen Libyens Machthaber Gaddafi. Der Den Haager Chefankläger will außerdem Diktator, auch dessen ältesten Sohn und den Geheimdienstchef Libyens hinter Gitter bringen. Aus Nordafrika berichtet Peter Steffe. Dem Trio werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, unter anderem Morde, Folter, die Verfolgung unschuldiger Menschen und organisierte Massenvergewaltigungen zur Einschüchterung der Bevölkerung. Über die Anträge entscheiden drei Richter der sogenannten Prüfungskammer des Internationalen Strafgerichtshofes. Wie ein Gerichtssprecher in Den Haag mitteilte, können Sie die Anträge der Haftbefehle bestätigen, zurückweisen oder auch den Beschluss darüber verschieben, weil das Beweismaterial nicht ausreicht. An der französisch-deutschen Grenze hat es eine Großdemo gegen Atomkraft gegeben. Nach Angaben der Organisatoren bildeten bis zu 10.000 Teilnehmer eine Menschenkette um das Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass. Die beiden Reaktoren dort wurden 1977 in Betrieb genommen und sind die ältesten in Frankreich. Die Entscheidung darüber, ob es noch länger am Netz bleibt, hatte die französische Regierung nach der Katastrophe in Fukushima verschoben. Das Essener Unternehmen Ferrostal muss offenbar wegen einer Schmiergeldaffäre 177 Millionen Euro Strafe zahlen. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung melden, dass die zuständige Staatsanwaltschaft mit der Firma einen Deal ausgehandelt hat. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Der Essener Industriedienstleister Ferrostal soll beim Verkauf von U-Booten nach Griechenland und Portugal Bestechungsgelder gezahlt haben. 1 Live. Sektorwetter. Nach einer milden Nacht startet der Tag mit dünnen Schleierwolken und viel Sonne. Es ist trocken und heiß. Dortmund und Lippstadt kommen auf 29 Grad. Grevenbruch schafft 32 Grad Spitze. Dienstag stehen dann nochmal viel Sonne und Höchsttemperaturen bis 36 Grad an. Gegen Abend drohen aber erste Gewitter, die Mittwoch auch heftig ausfallen können. Danach wird's kühler. Stauschau. Die Autobahnen im 1-Live-Sektor sind frei. Eins live. Vier. Ganz kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den zuletzt gehörten Tracks. Ich glaube, viele kennen das New Yorker DFA-Label oder haben mal davon gehört oder kennen einige Artists, allen voran das LCD Sound System, die in den letzten Jahren auf diesem Label veröffentlicht haben, das insbesondere um die Nullerjahre herum und auch schon zuvor wirklich wegweisend war für eine neue Form von treibender New Wave beeinflusster Disco-Musik, das aber mit den letzten Veröffentlichungen so doch in ein sehr unverbindliches Nirvana abgedriftet ist. Dieses Label, umso fantastischer und toller freue ich mich, blöd formuliert jetzt, egal, über dieses eben angespielte Album des amerikanischen Duos Yacht. Das hat nämlich Kick, Frische und Frechheit, kommt mit verrückten Ideen um die Ecke mit gut geschnittenen Popsongs. Das Ganze nennt sich Shangri-La. Als Ort gewissermaßen der Fantasie, als göttlicher Ort der Fantasie und verbunden mit der These, dass wir alle nicht Fantasie, sondern ein Paradies in uns herumtragen und mit jeder Äußerung, insbesondere künstlerischen Äußerung, ein Stück unseres ganz persönlichen Paradieses dem Rest der Menschheit offenbaren. Yacht, Shangri-La, das Album. Und dann habe ich noch was gespielt von den Handsome Furs, diesem großartigen Duo aus Kanada um Dan Böckner und seine Frau Alexi Perry. Dan Böckner, der ansonsten auch bei der Wolf Parade tätig ist, die Handsome Furs, jetzt in Kürze mit einem neuen Album, Sound Capital. Man könnte es fast deutsch aussprechen, denn dieses Kapital in der deutschen Schreibweise mit K. Handsome Furs. Wir machen weiter mit SPY, Turn the Lights Off. Licht aus also. We'll be right back. 1Live4. Titeltrack Transmission aus der Transmission EP von Basher, die auf dem Ram Records Label erschienen ist. Aus Frankreich, The Toxic Avenger. We got a problem, girl, I'm caught up thinking all these thoughts of what to do when I miss you, what to say when face to face. I've been around, I've had some rushes, this is more, I'm in your clutches, and I don't even know your name, oh no. You walk by, I step to the side, feel like I'm in eighth grade all of the time. Lying wide awake in my bed at night, thinking about what song I'll play when you're in my room. It's crazy, but your beauty slays me. Hope one gets an amazing. I can't wait to call you baby. I'm stalking you, your face. I'm stalking you, your flame. I'm stalking you, and I don't even know your name, girl. Cafe where we start our days. Fashion we're both in. Our lives move like a record play. But I'm gonna put the needle here, synchronizing every song. And I don't even know your name. I'm just a sucker for a girl with a Chanel purse. Ain't American and it's even worse. I know you watch me, watch you, watch me. Quick glance, there you got me. I know I'm gonna find the perfect time. Walk to you and say hi. Look in your eyes and make you mine. I'm stalking you, your face. I'm stalking you, your frame. I'm stalking you and I don't even know your name, girl. I'm stalking you, your frame. I'm stalking you, your face. I'm stalking you until you wake up at my place, girl. Yeah. 1-3-4, den Luxus leiste ich mir von dem eben schon genannten Artist The Toxic Avenger, zwei Titel zu spielen, nämlich einen aus seinem soeben erschienenen Album Angst, wie die deutsche Angst. Da wird er unterstützt sowieso von vielen Stimmen, unter anderem von der des Rappers Lexicon. Und das hier ist der Botox-Remix der aktuellen Auskopplung dieses Angst-Albums. Und diese Auskopplung trägt den Titel Never Stop und hat zumindest im Original klar erkennbar die Stimme von Robert Bruce von South Central. Das ist ein gutes Album, The Toxic Avenger. Angst heißt es. Und hier wird's jetzt etwas galaktischer, spaciger. Wir kommen zum Amerikaner, Achtung, Come Truth und seinem Album Galactic Melt. We'll be right back. Das Musik ist oft genug die klangliche Abbildung dessen, was der entsprechende Künstler vielleicht erlebt hat, was ihm begegnet ist, passiert im Leben. Hier könnte es sich tatsächlich um ein Date gehandelt haben, das die Vorlage zum gerade gehörten Titel gegeben hat. Ein Date ist ja immer was Schönes. Man malt sich die besten Perspektiven, Visionen aus, entsprechend wunderschöne Melodiebögen. Aber dieses Date ist offensichtlich in die Hose gegangen. Broken Date, entsprechend dann synkopische, rhythmische Verschiebungen innerhalb des Tracks, die ihn etwas unruhig machen. Zu später Stunde in dieser Nacht. Aber ich finde, der Track ist unterm Strich sehr gut zu hören, wie auch das ganze Album, das sehr bombastisch daherkommt mit sehr viel Werf von Come Truth. Ein Amerikaner, der bürgerlich Seth Haley heißt, und dieses Album trägt den Titel Galactic Melt. Musik wieder mal von einem Mann, der auf dem CO Pop Festival 5 Tage Musik in Köln an den unterschiedlichsten Orten. Musik zwischen Wir sind Helden, Philipp Poisel, der alleine knapp 10.000 Menschen angelockt hat, und zwischen kleinen Artists, die oft vor knapp dreistelligen Zuschauerzahlen spielen mussten. Aber das ist der Reiz dieses Festivals. Gold Panda hier mit dem Titel Vanilla Minus. We'll be right back. Castro and Stark Bot. Our garbage truck got riddled with gamma rays. And so this is what happened when we hit the studio after we got off. They called his kid Bricks cause he couldn't shoot a lick. When he hit a certain age, his deficiency had flipped. His power manifested and he had some ill abilities. His life on the edge caught a DiCaprio kick. The irony of this shit was his genetic mix made a shooter of this mutant and triggers his new fix. He could pick a toothpick off from 100 flicks. Had better aim than God when his eagle eyes would squint. Ducking from Xavier feels the school was too strict. Had a sesh with the repairman, got taught by them bloody fists. Bishop taught the Padawan on some Jedi kick. Magnus turned on Snort to get a fix on the kid. We're talking legacy sick. The skills enjoyed by Bricks. Hands faster than the pick. You know that jib from the flick. Wanted more than Wesley Gibson, Sloan's and Fox to get. Could conduct a symphony with crosshairs and hollow sticks. Good old Gun Fu, no, not that horrible flick. The one with Christian Bale and a painful Tay Diggs. I'm talking hard again, who takes his time before he gives. Another Rooker clip, junior, senior, take your pick. So Bricks caught wind, wondered what the highest bid. $3 pistolero designed by a Capulet. Should he use his style for good or freelance his murder gifts? Hit girl wants a new partner, cause kick ass's ass was kicked. Holy shit, Batman, Wolverine, don't fuck with kids. This old way heavy on Bricks, so he needs to catch a grip. Super villainy is slick, one should always buck the sis. But to stop a plot and save the world is more than common sense. Plus this hero won't shit and disgust for Lex Luthor in a future big kill. They'll come gunning for Bricks. Got in fights on Peter Parker, cause he knew his secret did. Parker said, I wish I never fucking got up in this shit. Got in fights on Peter Parker, cause he knew his secret did. Heroes always take the fall, so homie don't even trip. Got in fights on Peter Parker, cause he knew his secret did. Parker said, I wish I never fucking got up in this shit. Got in fights on Peter Parker, cause he knew his secret did. Heroes always take the fall, so homie don't even trip. Got in fights on Peter Parker, cause he knew his secret did. Parker said, I wish I never fucking got up in this shit. Sometimes I'm grind quick. Sometimes my shots water. Sometimes he shoots bricks. Sometimes he shoots blind. Sometimes he does tricks. Sometimes he fights good. Sometimes he's just bricks. Sometimes I grind slow. Sometimes I grind quick. Sometimes my shots water. Sometimes he shoots bricks. Sometimes he shoots blind. Sometimes he does tricks. Sometimes he fights good. Sometimes he's just bricks. It's a feeling. to it. Heavy, a light with trueness. Always a way of losing, compelled to new it. My body travels, my mind waits behind the music. My crime be muses, relax inside my shiny blueness. Time I understand it, but I never choose it. I can't explain it with words, I have to do it. The ship I came here on vanished. We automatic, who try to plan it? But yeah, just when it comes, handle it. Behind the lessons, miles beneath the slick dressing. Niggas is stressing, about shit they should be sure they guessing. I twirl it cool and peel the rear view cause they are arresting. The red jumpsuit and Chinese slippers, I'm still impressing. Up on the racks, old school cat from way back. Gave him my meal cause he not wiping off, this my impression. He asked me how you float all sharp and always have a fresh one. And seemed to know the answer to the most proverbial questions. I told him manga edgy, swirled it in a book of sketches. I find the diamonds underneath the subtlest inflections. Ah, dude, the spicier the food. When you choose, fuck they rules. It's a feeling, it's a feeling, it's a feeling, it's a feeling, it's a feeling. It's a feeling, it's a feeling, it's a feeling. That's something fresh, that's something fresh, nonetheless. Tender age, we learn to turn the page, to mind the screen and stage, to see who got the glaze, to hustle up or fade, either get made or play, find your spot in the shade, and make a get paid, so we internalize that, but then we customize that, ride the relationship between where our grand and our skies at, I slowed it down once, everyone was going fast, so I sped up cause I ain't want to reach the end last, to where the grimy sparkles, amongst the shiny talkers, the pistol poppers that make pretty noise and get them dollars, and while the world watches, we send our street scholars to bust some presidents in $100,000 watches. Some of the feds got us, some of us dead, lot of us still solid though, using all the licks the streets taught us, and what that heat cost us, and what that loss gave us. Fucking with the people, it's always gonna come back around. It's about to be big movements from below, the golden age lies ahead. Struggles proceed, you can't lie to yourself. To yourself, you can't lie how it felt. No surprise how the cards getting dealt. That's why I won't be back for a long time. Das amerikanische Sub-Pop-Label hat gerade seinen 25. Geburtstag gefeiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und entdeckt jetzt 25 Jahre nach Gründung, das ist überhaupt nicht zynisch gemeint, Hip-Hop, landet da bei Shabbos Palaces, dessen Black-Up-Album wirklich klasse ist, mit Curtis Mayfield-Einflüssen hier zumindest. Und dieser Mann, Shabbos Palaces, der ein oder andere unter euch wird ihn vielleicht noch kennen, von den Diggable Planets. Auf Sub Pop erschien jetzt sein Black Up Album. Während ich das sage, kommt hier im Hintergrund Leatherette aus England. We'll be right back. 1-3-4. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Break, nachdem wir hier einen Titel gehört haben, den ich meines Wissens sogar auch schon mal gespielt habe. Die entsprechende EP vom französischen Produzenten Mondkopf erschien bereits vor einem Monat. Sie heißt Day of Anger. Gefällt mir recht gut, insbesondere dieser Titel hier in New York. Dieser Mondkopf ist ein Typ, der auf einem schon länger zurückliegenden Album ebenso wie hier auf dieser EP teilweise sehr mächtig zu Werke geht, kathedralische Sounds zimmert und von den Beats her so ein bisschen schwankt zwischen Downbeat und, sagen wir ruhig mal, runtergepitchtem, langsamen Techno-Rhythmen. Irgendwie findet er da oft eine sehr eigenartige, aber durchaus zugängliche Balance. Mondkopf. Davor habe ich Musik aus einem Sampler gespielt. Herrgott, wollte man das alles erzählen, säßen wir morgen früh noch hier. 20 unterschiedliche Artists sind drauf und haben sich nicht zum ersten Mal für eine Compilation versammelt. Für die verantwortlich ist eine Berliner Plattform, nämlich Project Moon Circle, die ich hier in meinen Sendungen auch nun schon des Öfteren erwähnt habe. Project Moon Circle ist ein Label, aber auch ein Projekt, das alle nur denkbaren Beatmaker quer über den Planeten, so kann man das ruhig formulieren, anlockt und jetzt vor kurzem eine Compilation veröffentlicht hat, die gewissermaßen für eine Ausstellung produziert wurde. Und diese Ausstellung, das will ich jetzt aber auch zu Ende bringen, heißt Stroke Art Fair und pendelte in den letzten Jahren zwischen Berlin und München in entsprechenden Museen. Sinn dieser Stroke Art Fair Ausstellung ist, urbane Kunst, Graffiti-Kunst an die Wände gewissermaßen von Museen zu bringen. Und da kommt jetzt die Compilation ins Bild. Gewissermaßen, die nämlich schafft den Soundtrack oder schuf den Soundtrack zur letzten Ausstellung, die meines Wissens vor kurzem in München zu Ende gegangen ist. Dazu erschien dann entsprechend dieser Sampler, den es aber natürlich auch unabhängig von den Graffitis an Museumswänden auch noch so gibt. Stroke Art Fair Expo Project Moon Circle, so heißt der Sampler, aus dem ich eben Musik gespielt habe, von Melamine, so hieß der Track, und Mike Gett, der Artist. So, ich schau mal ganz kurz, wie geht's denn weiter hier? Das Debütalbum von Subtract, selbst betitelt. Oh, Diesen Subtract verfolge ich schon seit einigen Jahren mittlerweile, als er in der Schreibweise seines Namens die Vokale noch mit aufführte. Da stand er für wirklich gut schlagende, pochende Dubstep-Tracks. Dann irgendwann verschwanden die Vokale, sein Stil änderte sich ein bisschen, öffnete sich. Ich persönlich hätte dieses Debütalbum etwas raviger erwartet. Stattdessen geht Subtract, der Mann mit der Maske auch genannt, weil er bei Live-Auftritten häufig eben eine solche trägt, relativ feinfühlig und feingliedrig zu Werk und liefert hier auf diesem Album 11 Tracks, die in der Regel so um die 3,5 Minuten liegen und so etwas wohl darstellen sollen wie, nun ja, um die leicht, ganz leicht um die Ecke gedachte Popsongs. Pharaohs ist ein Titel, den ich hier gerade gespielt habe, der mich so wunderschön an alte Diana Ross Nummern erinnert. Subtract. Es gibt so viele schöne Platten, die heute nicht zum Zuge gekommen sind. Es war wirklich verdammt viel, was ich hätte anbieten können. Zum Beispiel der großartige Amerikaner Washed Out oder auch die Junior Boys mit einem neuen Album. All diese Sachen sind gesetzt für die nächste Woche. Ich möchte mich hier und jetzt an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch die Nacht und durch die Woche sowieso. Gesund, friedlich und so weiter. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann zur gegebenen Zeit vielleicht wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Die Tür schließt der Kanadier Chad Van Galen.